Und ich möchte mit euch heute darüber reden, was ist denn eigentlich mit dir und mit mir? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt aus dem Richter, das ist Altes Testament. Ist auch die Bibel, wer das noch nicht weiß. Vielleicht hast du bis jetzt nur im Neuen Testament gelesen, weil das so ein bisschen moderner ist. Aber hey, dieses Alte Testament solltest du auch kennen. Da sind so gute Geschichten drin von Männern Gottes, die ganz geniale Dinge gemacht haben und die ganz viel falsch gemacht haben. Und das Gute ist, dass wir daran erkennen können, einmal mehr, dass wir nicht perfekt sind. Dass egal, ob du mit Gott lebst oder nicht, du wirst immer wieder Fehler machen. Du wirst nie perfekt sein, weil wir Menschen sind, die Fehler machen. Aber wie Gott sich immer wieder den Menschen zuwendet, sobald du sagst, Gott, es tut mir leid, ich möchte mit dir leben. Und da geht es um den Simson. Habt ihr schon mal von dem Simson gehört? Der hat eine ganz interessante Geschichte, weil der wurde schon vom Engel angekündigt, von einem Engel angekündigt, dass ein Sohn geboren wird, der ein Nazireer sein soll. Was ist das denn jetzt? Ein Nazireer ist ein Gottgeweihter in alttestamentlicher Zeit. Und ein Nazireer durfte ganz bestimmte Dinge überhaupt nicht machen. Zum Beispiel kein Alkohol trinken. Der durfte noch nicht mal Weintrauben essen. Weil aus den Weintrauben hat man ja Wein gemacht, also Alkohol. Du durftest noch nicht mal getrocknete Weintrauben, also sprich Rosinen essen. Ja, das sind nur eine, ich kann euch nicht die ganze Liste sagen, im Mose findest du die ganze Liste, was ein Nazireer darf und was nicht. Aber das war zum Beispiel diese Punkte. Und er durfte seine Haare nicht schneiden. Er musste sie wachsen lassen. Und bei Simson war es dann so, dass Gott ihn über diese Haare, das hört sich ein bisschen verrückt an, über diese Haare Kraft gegeben hat, übernatürliche Kraft. Mehr Kraft, als alle anderen Menschen das hatten. Und Simson war aber einer, ich weiß nicht, ob du dich darin vielleicht wiedererkennst, ich habe mich darin wiedererkannt, der zwar von Gott richtig was bekommen hat, aber er immer Dinge gemacht hat, die Gott eigentlich nicht so gut fand. Er ist dann zum Beispiel in die Weinberge gegangen, obwohl er eigentlich noch nicht mal Weintrauben essen durfte. Weißt du, wie so Weinberge aussehen? Warst du schon mal in Weinbergen? Bist schon mal dran vorbeigefahren? Das sind hohe Berge und dann sind die einzelnen Pflanzen, der Weinpflanzen. Und er ist einfach mal so reingegangen und da kannst du dich schon fragen, was macht ein Nazireer in den Weinbergen, wenn er sowieso keine Weintrauben essen darf? Ja, mal gucken, ob die schön sind. Essen darf ich sie ja nicht. Aber das ist doch eigentlich... Darf ich das so sagen? Eigentlich ist es dumm, wenn man das macht. Wenn du weißt, gewisse Dinge sollst du nicht tun, dass du nur mal gucken gehst, ob du es aushältst, es nicht zu tun. Kennst du sowas? Ja? Und genau das hat er gemacht. Und dann kam ihm ein Löwe entgegen und den Löwe hat er mal eben, die Bibel sagt, einfach mal zerrissen. Also der muss echt stark gewesen sein. Ja? Dann ist er wieder auf dem Weg zurück, weil er mit seinen Eltern auf dem Weg war in eine Stadt. Und am anderen Tag, denn so heißt es in der Bibel, sind sie wieder diesen Weg gegangen und er ist wieder heimlich in die Weinberge, wollte mal nach dem Löwen gucken, ob der immer noch tot ist wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ja, und auch da, hey, die Nazireer durften keine Leichen anfassen, keine toten Menschen anfassen, kein totes Getier anfassen, weil das unrein war in der Zeit. Und was macht er? Er geht hin und jetzt, Entschuldigung, also es ist die Bibel, ich kann nichts dafür, ja. Findet er diesen Leichnam von dem Löwen und in dem Löwenkadaver hat sich ein Bienennest entwickelt, gebaut, wie auch immer. Und er dachte, lecker, Honig. Und nimmt den Honig aus dem toten Löwen raus. Lecker. Also spätestens da würde mir schlecht werden. Ja? So, was macht er jetzt? Jetzt nimmt er den Honig mit, geht wieder auf den Weg zu seinen Eltern, verrät den Eltern aber nichts. So sagt es die Bibel. Kennst du das? Vielleicht auch die paar jüngeren Leute hier? Vielleicht kennst du es von früher, als du noch jünger warst? Du hast so ein paar Sachen gemacht, aber du hast es den Eltern nicht verraten? Kennst du sowas? Ja, und bei den Eltern, die wussten ja, dass er Nazireer ist, dass er gewisse Dinge nicht durfte. Die hätten wahrscheinlich sofort mit ihm gemeckert. Und hat ihnen auch noch Honig angeboten, ne? Hat gesagt, guck mal, Mama, Papa, Honig, lecker. Hat aber nicht gesagt, dass es aus dem toten Löwen war. Ach Gott. Na gut, was sehen wir an Simson? Die Geschichte, die ist mehrere Kapitel lang im Richter, Kapitel 13 bis 16, lest euch die mal durch. Ihr werdet sehen, dass der Simson immer Dinge gemacht hat, die eigentlich nicht gut waren vor Gott. Es war nicht gut, was er gemacht hat. Er hat damit gespielt, was Gott ihm gegeben hat. Die Kraft, die er hatte. Und seine Berufung war es, dass er das Volk Gottes von den Philistern befreit. Philister waren damals die Gegner von dem Volk Gottes. Und er sollte eigentlich das Volk Gottes von den Philistern befreien. Aber er hat mit den Philistern sogar eher ein bisschen rumgespielt, hat sogar eine Frau genommen von den Philistern, was auch damals nicht möglich war. Heutzutage, wir können international, dürfen wir heiraten, ist gar kein Problem. Damals war es so, dass gewisse Dinge nicht gehen und er hat es trotzdem einfach gemacht. Er hat damit gespielt, was Gott ihm gegeben hat. Das Potenzial, die Berufung, die Gott ihm gegeben hat. Und am Ende war es so, dass er sich hat einlullen lassen, er hat sich verführen lassen von dieser Frau, dass er verraten hat, warum er so viel Kraft hat. Und zwar, weil er diese Haare hatte, diese langen Haare. Und dann haben sie ihm heimlich nachts die Haare abgeschnitten und dann hatte er keine Kraft mehr. Und dann haben sie ihn gefangen genommen, haben ihn eingesperrt, haben ihm die Augen sogar verbrannt, haben ihn blind gemacht. Und ihr Lieben, weißt du was? Wir werden das so vielleicht nicht erleben. Aber wenn wir mit unseren Talenten, mit unseren Gaben spielen, die Gott uns gegeben hat, kann es passieren, dass sie einfach versiegen, dass du sie nicht mehr einsetzen kannst, obwohl sie von Gott da waren. Bei Simson war es dann so, dass du auch gelesen hast, dass er eigentlich nie mit Gott geredet hat. Ihr kennt vielleicht David, der andauernd mit Gott geredet hat. Schon mal gehört, dass David viel mit Gott geredet hat? Und Gott sagt, es ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Über Simson hat er das nie gesagt. Simson hat auch geschrieben, steht es jedenfalls nicht in der Bibel, dass er oft mit Gott geredet hat. Und jetzt kommt die Güte und die Gnade Gottes, was jetzt am Ende der Geschichte von Simson passiert ist. Er hat sich besonnen in dieser Gefangenschaft, wo er gefangen war und sich nicht wehren konnte, weil er keine Kraft mehr hatte. Und wie ihr selber wisst, wachsen Haare ja dann auch wieder nach. Und dann wusste er, er hat jetzt wieder Haare und er hat wieder Kraft. Und plötzlich liest du, wie er mit Gott redet und sagt, Gott, bitte gib mir noch einmal Kraft, damit ich das tun kann, was dein Wille ist, dass ich mich an dem sozusagen rächen kann, was sie getan haben. Und dann wollten sie mit dem Simson wie so eine Art Schauspiel machen, den vor den ganzen Leuten bloßstellen. Und da waren tausende Philister in einem großen Tempel drin, in einem großen Haus. Und in dem Moment hat Simson wieder gesagt, Vater im Himmel, gib mir jetzt noch einmal Kraft. Und dann hat er mit der Kraft, die er hatte, hat er die Säulen, wo er festgemacht war mit Ketten, hat er die ganzen Säulen eingerissen, dadurch ist das ganze Haus eingestürzt und tausende Philister, Gegner vom Volk Gottes, sind dabei umgekommen. Und er hat einen Teil seiner Berufung dadurch doch ein bisschen erlangt, und zwar, dass er einige Philister besiegt hat. Jetzt könntest du denken, naja, so alttestamentliche Geschichten, die sind ja wirklich schon lange, lange her. Außerdem ist ja Jesus schon längst auf die Welt gekommen. Wir müssen all diese Gesetze nicht mehr so gesetzlich halten, sondern Jesus hat sie vollendet und hat uns erlöst von gewissen Dingen. Wir können immer wieder zu Gott kommen, auch wenn wir Dinge falsch machen. Aber dieses Bild findest du ein Stück weit sogar im Neuen Testament wieder. Und dazu, entweder hast du deine Bibel dabei oder du schreibst es dir auf, findest du im Kapitel, beziehungsweise im Matthäusevangelium, im Kapitel 25, findest du das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Das ist jetzt relativ viel Text, deswegen nehme ich so ein paar Teile mit raus, die wir uns dann nochmal genauer angucken. Du musst bedenken, Jesus bringt ein Gleichnis, wie das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes, was ist das Reich Gottes? Ist das Reich Gottes, dass wir ein Gebäude haben, wo wir uns treffen können? Ist das Reich Gottes, dass wir Musik machen können, dass wir beten können? Was ist das Reich Gottes? Da kannst du ganz viel interpretieren und aus der Bibel herausholen. Aber ein zentraler Punkt, wenn nicht sogar der zentralste Punkt ist, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird, dass Menschen zum Glauben kommen und dadurch das Reich Gottes sich vergrößert, so wie bei deinen Nachbarn das passieren kann. Das Reich Gottes kann sich in deinem Haus, wo du wohnst, vergrößern, indem nicht nur eine Etage an Gott glaubt, sondern plötzlich die zweite, die dritte, die vierte Etage. Und so verbreitet sich und vergrößert sich das Reich Gottes. Und in der Bibel steht hier, dass ich lese mal die ersten Verse vor, denn es ist wie bei einem Menschen, also Vers 14 ist das, Kapitel 25, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. Hier in der Übersetzung, ich habe hier die Schlachter-Übersetzung, steht je nach seiner Kraft. Du kannst es auch übersetzen nach je nach seinen Fähigkeiten. Ist es nicht wunderbar, es ist ja ein Gleichnis, wie Gott uns Dinge gibt, dass Gott dir nur das in die Hand gibt, was du mit deinen Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, auch schaffst. Er wird dir nicht zu viel geben. Er wird dich nicht überfordern. Das Einzige, was Gott macht, ist herausfordern. Aber er wird dich nicht überfordern. Er gibt dir nicht was, was du nie schaffen würdest mit ihm zusammen. Das ist schon mal beruhigend. Das ist eine gute Einleitung dafür. Und dann siehst du, wenn du weiterliest in den Versen, der Herr ist halt unterwegs und seine Knechte, die diese Talente bekommen haben, gehen unterschiedlich damit um, was der Herr den einzelnen Knechten gegeben hat. Der eine, der am meisten bekommen hat, der hat es eingesetzt und hat es verdoppelt. Also er hat dieses Potenzial, diese Talente, die er bekommen hat, das ist dieses Bild, du hast ein Talent von Gott bekommen. Wir reden jetzt gerade mal nicht von Geld, es ist nur ein Bild davon. Er hat es eingesetzt und hat es verdoppelt. Also es ist gewachsen, er ist darin besser geworden. Der zweite, der ein bisschen weniger bekommen hat, der hat es auch eingesetzt und hat es auch verdoppelt. Aber er hat weniger bekommen, wieder je nach seinen Fähigkeiten. Der dritte, der am wenigsten bekommen hat, hat was gemacht? Der hat es vergraben. Warum hat er es vergraben? Weil er Angst gehabt hat, dass er was falsch macht. Weil er Angst gehabt hat, dass er es eventuell verlieren könnte. Deswegen hat er es vergraben. Und dann kam der Herr zurück. Ach, ihr habt ja hier sogar, wunderbar. Dann kam der Herr zurück und hat seine Knechte gefragt, was sie mit diesen Talenten gemacht haben. Und dann sagt der Erste, der am meisten bekommen hat, oh, guter Herr, ich habe das, was du mir gegeben hast, habe ich eingesetzt und hier ist das Doppelte. Ich habe mehr rausgeholt. Oh, und dann sagt der Mensch, super, du bist ein guter Knecht. So mag ich das. Dann kommt der Zweite und sagt, hey, das, was du mir gegeben hast, ich habe es auch eingesetzt und hier ist das Doppelte. Und zu den beiden sagt er, hey, ihr seid gute Knechte, ich gebe euch dafür mehr. Weil das, was ihr eingesetzt habt, worüber ihr Verantwortung hattet, da habt ihr seid ihr gut mit umgegangen und ich werde euch über mehr setzen. Und dann kommt der dritte Knecht und sagt, hey, ich weiß, du bist streng und du nimmst einfach auch manchmal Sachen, die du gar nicht gesät hast, wo du gar nicht dich investiert hast. Ich habe das, was du mir gegeben hast, vergraben, damit es nicht verloren geht. Guck mal, hier hast du genau dasselbe wieder. Es ist nicht weg, es ist da. Und jetzt kommt eine Reaktion von dem Herr, die wir vielleicht gar nicht verstehen. Wir könnten sagen, oh gut, es ist nicht verloren gegangen, es ist noch da. Aber er sagt, der Herr sagt, du böser, fauler Knecht. Wenn du sogar wusstest, ja, unabhängig davon, er kannte wahrscheinlich das Herz von seinem Herrn nicht, aber er sagte sogar, wenn du dachtest und wusstest, ich bin so jemand, der einfach auch nimmt, auch wenn er nicht sät, dann hättest du es doch wenigstens dahin bringen können, wo man drauf Zinsen bekommt, wo man ein bisschen mehr bekommt. Aber du hast gar nichts gemacht. Und wisst ihr, was er dann zu dem Knecht sagt? Genau, du hättest so einen Wechsel anbringen können, ne? Dann hätte man ein bisschen mehr zurückbekommen. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hatte, der am Anfang, also der am meisten bekommen hat. Und jetzt kommt ein Vers, 29. Und ich glaube, das ist das, was es gut zusammenschnürt, was sogar auch passt zu dem, was wir für die Spende gesagt haben. Aber ich glaube auch da, wie Anna es so schön gesagt hat, ums Geld geht es gar nicht unbedingt bei Gott. Ja? Es geht ihm nicht darum, dass ganz, ganz viel Geld da ist. Sondern er sagt, von dem, was du hast, sollst du eingehen. Also Vers 29, denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Also es ist ein göttliches Prinzip und du kannst es nicht errechnen. Hast du schon mal gemerkt, dass bei Gott die Dinge für uns manchmal nicht so logisch sind? Wir können mit dem Verstand gewisse Dinge nicht fassen. Genauso wie wenn du vielleicht heute zum ersten Mal hier bist und zum ersten Mal sowas im Gottesdienst miterlebst und was von Gott und Jesus hörst und du denkst dir so, ja, wie soll denn jemand für mich am Kreuz sterben, damit ich befreundet sein kann mit Gott? Wie soll denn das gehen? Das geht in deine Logik nicht rein. Das ist auch so. Es geht in meine Logik auch nicht rein, obwohl ich schon lange mit Jesus lebe. Aber es ist der Glaube und es ist das, was im Herzen ist, dass ich weiß, was Jesus für mich getan hat. Und genauso übernatürlich, unlogisch, aber total biblisch ist es, dass wenn du Dinge einsetzt für Gott, dass daraus mehr wird. Und wir reden hier jetzt in dem Kontext nicht von Geld. Sondern wenn du dein Talent, das, was Gott dir gegeben hat, vielleicht kannst du super singen, vielleicht kannst du super rechnen, vielleicht kannst du, weiß ich nicht, was du alles gut kannst. Wenn du das für Gott nicht einsetzt, dann wird es irgendwann versiegen und du wirst es nicht mehr richtig nutzen können. Gott nimmt dir dieses Talent nicht weg. Aber wenn du dein Talent nicht übst und einsetzt und multiplizierst und das Potenzial erweiterst, dann wird es irgendwann bei dir einschlafen. Du wirst es nicht mehr kennen. Ich kenne ganz viele, oft sind es die jungen Frauen, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, wir Männer, wir freuen uns halt tierisch, wenn wir endlich unseren Führerschein haben, ne? Ja? Und dann wollen wir immer Auto fahren. Wir wollen immer, egal wie voll der Verkehr ist, wir wollen Auto fahren. Oder Männer? Ja, welcher Mann sieht es genauso? 1, 2, 3? Wie, und die anderen Männer nicht? Habt noch keinen Führerschein. Okay, aber ihr wisst, was ich meine. Und natürlich gibt es auch Frauen, die genauso denken. Ja? Aber wenn du so grob guckst, sind immer die Männer Auto, schickes Auto, große Reifen, laute Musik. So. Aber zum Beispiel meine Schwester auch, ja, die hat einen Führerschein bekommen und die wollte dann aber nicht Auto fahren in Berlin. In Berlin Auto zu fahren ist ja nochmal ein bisschen voller als hier in Nürnberg. Ich finde es bei euch eher schön, man wird immer so abgelenkt von diesen schönen Mauern und was da alles gibt. Ja. Musst du auch aufpassen. Aber in Berlin ist es teilweise sehr, sehr voll und manche trauen sich da nicht Auto zu fahren. Und dann fahren sie 3 Jahre lang kein Auto. Und dann auf einmal müssen sie Auto fahren. Und dann sitzen sie im Auto und denken, oh Gott, wie geht es doch mal? Ja, es ist nur ein Bild davon. Ich meine, Autofahren ist jetzt keine Gabe Gottes, das muss ich so mal sagen, das kann man einfach lernen, ja. Aber genauso ist es mit unseren Gaben, die wir bekommen. Wenn wir sie nicht anwenden, dann versiegen sie, dann bist du irgendwann unsicher. Ich möchte dich ermutigen, dass das, was Gott dir gegeben hat, dass du das einsetzt für das Reich Gottes, dass Menschen dadurch Gott kennenlernen. Du musst nicht... Siehst du, ich habe noch nicht gelernt, mit dem Mikrofon umzugehen. Du musst nicht ein Mikrofon in der Hand haben. Du musst nicht predigen. Du musst nicht auf der Straße predigen. Du musst nicht Flyer verteilen. Das musst du alles nicht tun. Aber Gott hat dir eine Gabe gegeben, wo du Menschen begegnest, wo wiederum andere, die zum Beispiel ein Mikrofon in der Hand haben, die Person nicht erreicht. Es gibt Leute, die mögen das gar nicht, wenn einer so rumhüpft und rumzappelt wie ich auf der Bühne. Das spricht die überhaupt nicht an. Und soll ich euch was sagen? Das ist völlig okay. Weil wir sind charakterlich so unterschiedlich. Ja? Aber diese Personen, die das nicht mögen, die mögen das, wenn jemand kommt, der mit ihnen ganz ruhig redet. Und mit ihnen so ein paar Dinge durchgeht, die so ganz logisch sind und all so eine Sache, der einfach von der Charaktereigenschaft ähnlich ist wie er. Und ich würde diese Person niemals erreichen, weil ich dem viel zu zappelig bin. Aber der andere erreicht ihn in der Gabe, die er von Gott bekommen hat. Versteht ihr den Zusammenhang gerade? Und es hört sich zwar heftig an, aber wenn du weiter liest, siehst du dann im Vers 30, da sagt dieser Herr, und den unnützen Knecht, der sein Talent nicht eingesetzt hat, werft hinaus ihn in die äußere Finsternis, dort, wo das Heulen und das Zähneknirschen ist. Wenn du dich so ein bisschen auskennst mit Hintergrundinformationen aus der Bibel, was ist Zähneknirschen? Da, wo das Zähneknirschen ist, es ist der Ort, ich sage es jetzt mal ganz liebevoll, es ist der Ort, wo Gott nicht ist am Ende des Lebens. Und es ist, ich habe mich damit manchmal echt schwer getan, weil ich so denke, warte mal, wir sind doch hier im Neuen Testament. Jesus hat doch, auch wenn ich das nicht mache, er hat doch für mich bezahlt, dass ich das vielleicht verpasst habe und Fehler mache und ja, deswegen ist diese Predigt heute für euch da. Vielleicht fällt dir das gerade auf, dass du das, was du hast, noch nie wirklich eingesetzt hast für Gott. Und du kommst jeden Sonntag einfach nur her und setzt ein nettes Lächeln auf, weil wir sind ja jetzt unter Christen, unter Freunden. Und dann am Montag geht die Arbeit wieder los und es ist so schrecklich. Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst. Brauchst dich jetzt nicht melden, es ist alles okay. Aber das ist das Gute. Du kannst in dem Moment zu Gott zurückkommen und sagen, ey, es tut mir leid, dass ich mein Talent nicht eingesetzt habe. Weißt du, es gibt Leute, die haben so ein Talent, mit Kindern zu spielen. Hey, such dir hier einen großen Spielplatz. Ja, da lächeln schon ein paar, siehst du? Ja, bring Schminke mit und spiel mit den Kindern auf dem Spielplatz und lern die Familien kennen. Schmink die Kinder, bring Luftballons mit. Fang dich gleich an mit einer dicken Box. Jesus ist gekommen. um die Sünder zu befreien, ihr Kinder kehrt um. Das bringt natürlich gar nichts, ist doch völlig klar. Aber wenn du dein Talent einsetzt, mit diesen Kindern zu spielen und die Familien dadurch kennenzulernen und ihnen das wiederzuspiegeln, was Jesu Herz ist, den Menschen mit Liebe zu begegnen, dann kannst du ihnen zwischendurch auch mal erzählen, weil sie vielleicht fragen, warum macht ihr das denn hier eigentlich? Ihr kriegt doch noch nicht mal Geld. Du, weil wir euch einfach lieben. Wir kennen Gott und der liebt uns. Und plötzlich hast du ein Gespräch mit denen und die sagen, wow, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Und plötzlich baust du Beziehungen auf. Guck mal, wie einfach das ist. Man muss es nur einfach tun. Es gibt Leute, die haben so ein Herz für Senioren. Für Senioren, für Menschen, die auch vielleicht sogar schon im Hospiz leben. Das heißt, im Hospiz bedeutet, die leben ihre letzten Tage da. Hey, und du bist vielleicht jemand, der ein bisschen Gitarre spielen kann, so ein bisschen singen kann. Geh doch mal zu diesen Seniorenheimen, zu diesen Hospizen und biete an, hey, ich würde immer Samstagnachmittag, das ist jetzt nur ein Beispiel, du kannst es auch einen anderen Tag machen, biete ich so eine Stunde Musik an und würde mit den alten Leuten, die wollen, alte Lieder singen. Ja, da musst du ein bisschen auskramen, was die alten Leute früher gesungen haben, Hymnen und sonst was alles und es klappert die Mühle am rauschenden Bach und keine Ahnung. Und dann machst du mit denen Musik, ey, das Herz der alten Leute geht dort auf. Und wir haben das mal gemacht und plötzlich hieß es, ja, wollt ihr nicht noch, weil wir haben ein paar, die können nicht mehr kommen, die bleiben liegen, die kommen nicht aus den Zimmern raus. Wollt ihr die nicht noch besuchen und mit denen reden? Hey, dann kannst du mit denen reden. Weißt du, wie viele Leute sich in diesen letzten Tagen des Lebens sich dafür entscheiden, sich mit Gott zu versöhnen? Hey, du kannst der Engel sein, der in den letzten Stunden des Lebens kommt. Wenn das deine Begabung ist. Und soll ich euch was sagen? Meine Begabung ist es überhaupt nicht. Und es ist okay. Ich gehe da rein, was Gott mir gegeben hat. Geh du da rein, was Gott dir gegeben hat. Damit du das Reich Gottes erweiterst. Und es hat total was mit Liebe zu tun. Mit richtiger Liebe. Was zeigt uns aber auch der Simson nochmal? Natürlich soll es auch unser Bestreben sein. Es geht nicht darum, Gesetze einzuhalten, es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, aber es geht darum, dass dein Herz sich danach ausstreckt, ich möchte heilig leben. Das ist so bei den Deutschen, auch bei den deutschen Christen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ihr habt ja hier ganz viele Nationalitäten, ich bin begeistert, ich finde es super. Und ich habe gehört, ihr übersetzt auch in Farsi. Winkt mal den da oben da, hey, ihr macht einen super Job. Ich hoffe, ich rede euch nicht zu schnell. Nö, alles bestens, gute. Dann kann ich ja noch einen drauflegen. Nein. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Und es zeigt uns eigentlich auch der Simson, dass es das Bestreben sein sollte, dass wir wirklich heilig leben. Und auch vielleicht ist heute so ein Moment für dich da, wo du sagst, ja, ich habe schon so viel gehört. Weißt du, es macht auch gar keinen Sinn, wenn ich sage, pass auf, die und die Dinge darfst du nicht, das ist biblisch, dass du diese Dinge nicht tun darfst oder nicht sollst, also hör sofort auf. Bei mir war das damals so, als ich mich für Jesus entschieden habe, dass egal, was der vorne gesagt hat, ich dachte so, ja, ist ja nett. Ja, ich bin ja schon noch mein eigener Herr im Leben, ne? Das war ja so der Anfang erst. Du, am Anfang, wenn du dich für Jesus entschieden hast, manche Dinge verstehst du erstmal gar nicht. Ich habe halt durch ein Wunder, weil meine Mutter geheilt wurde, habe ich gedacht, da muss es einen Gott geben, deswegen will ich den kennenlernen. Dass ich dann dadurch dann auch heiliger lebe, das war mir noch nicht so bewusst, ja? Das hat sich dann über die Zeit erst entwickelt, aber es musste vom Himmel in mein Herz rein. Und erst dann haben sich Dinge wirklich verändert. Aber auch nur, weil ich es wollte. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, von wegen hier, ne, Ehe und was man alles so erst in der Ehe tun soll, ach, das ist doch alles altbacken. Soll ich dir was sagen? Das kann ich total verstehen, dass du so denkst. Weil ich damals ja, als ich noch kein Christ war, habe ich anders gelebt als dem Moment, wo ich Christ geworden bin. Aber dass ein Pastor sagt von vorne, hey, warte auf die Ehe, bevor du bestimmte Dinge tust. Ich gesagt, ja, ja, ist klar. Aber wisst ihr, das ist der Heilige Geist, muss es in meinem Herzen verändern. Und ich habe mich irgendwann dafür geöffnet und habe gesagt, okay, Herr, wenn solche Sachen stimmen, dann muss ich das in meinem Herzen verstehen und ich möchte, dass du das veränderst. Und erst dann sind die Dinge wirklich in meinem Leben passiert und mein Leben ist heiliger geworden. Und ich mache immer noch Fehler, da kannst du meine Frau fragen, ich mache viele, viele Fehler. Und kannst auch meine Kinder fragen. Ich war auch manchmal einfach viel zu streng und das werden wir immer tun. Wir werden immer Fehler tun. Aber es sind Dinge, die im Herzen sind, die in deinem Herzen geboren sind durch den Heiligen Geist, wo du selber entscheiden darfst, möchtest du überhaupt in die Richtung oder sagst du, nö, ist mir egal. Oder machst du das nur, weil das von vorne gesagt wird, weil das ein Leiter sagt? Ja, ja, ich mache das nicht mehr. Dann wirst du merken, nach Wochen, nach ein paar Wochen, vielleicht sogar nur 2 Wochen, wirst du genau an dem Punkt kommen, wo du das nicht mehr schaffst aus eigener Kraft. Aber wende dich Jesus zu und sage, es ist so, ich schaffe es noch nicht, aber hilf mir dabei, ich möchte, dass du das in mir veränderst. Du siehst, dass das einfach auch miteinander zusammengehört. Ja, wenn wir was für Gott verändern wollen, wenn wir das Reich Gottes bauen wollen, dann gehört es automatisch dazu, dass dein Leben sich auch verändert. Weil was willst du den Leuten denn erzählen, was sich bei dir verändert hat, wenn sich gar nichts verändert hat? Dann sagen die, ja toll, glaubst an Jesus, aber du machst ja immer noch die Sachen, die nicht okay sind, angeblich. Also ihr seht, es gehängt miteinander zusammen. Und ich möchte heute gerne für euch, dass ihr vielleicht selber erkennt, einmal, dass du dein Talent noch nicht wirklich so eingesetzt hast, wie du es könntest. Das hat auch mit dem Kontext Gemeinde zu tun. Hey, bitte arbeitet in der Gemeinde mit euren Gaben, aber nicht nur in der Gemeinde, sondern so wie die Jünger und wie Jesus es getan haben, dass sie es draußen den Menschen die Gaben auch angeboten haben. Die Talente, das, was du gut kannst. Und es geht auch nicht darum, wie viel du machst. Weißt du, manche kriegen plötzlich so einen Leistungsdruck. Kennt ihr so einen Leistungsdruck? Also in Deutschland ist Leistungsdruck schon verpönt. Dieses Wort darfst du schon fast gar nicht mehr sagen. Bei mir ist es so, also ich empfinde das jedenfalls so, seitdem ich mit Jesus lebe, hat er mein Leben so verändert, also mich treibt nicht der Leistungsdruck, sondern mich treibt so dieses, ich weiß, wie viele Menschen draußen sind, die Jesus noch nicht kennen. Ey, mein Herz ging in den letzten Tagen so auf, dass 40 Menschen, Freunde von den Jugendlichen, was ich euch vorhin erzählt habe, sich für Jesus entschieden haben. Natürlich ist es der erste Schritt, die brauchen jetzt mehr, das ist schon klar. Aber wo ich so merke, ich bin jetzt eine Woche unterwegs, von meiner Family weg und nicht, ich möchte jetzt kein Oh oder sowas, sondern so diese, ich merke, ey, das ist nicht der Leistungsdruck. Was habe ich denn davon? Gar nichts. Aber ich merke, das ist so diese Liebe Gottes, die in mir steckt, die übrigens auch in dir steckt. Die Bibel sagt, in dem Moment, wo du Jesus in dein Leben eingeladen hast, ist der Heilige Geist und die Liebe in deinem Herzen ausgegossen. Wusstest du das? Das heißt, die Liebe ist in dir für diese Menschen. Bloß wir haben die so oft zugedeckt, weil wir auch unsere Talente nicht einsetzen, weil wir gewisse Dinge machen, die nicht gut sind, wo wir auch gar nicht wollen, dass Gott die ändert. Dann decken wir all diese Dinge zu und wir haben wie so dicke Wolldecken über diese Liebe für die anderen Menschen und gucken nur noch auf uns. Und nur noch auf unser Gebäude. Und nur noch auf den Plan und auf das Programm und was da alles dazukommt. Und diese ganzen Dinge sind so wichtig und gut. Programm und Plan und Kurse und alles, was dazugehört. Aber wenn du dich nur darin versteckst, dann bist du nur ich-orientiert. Und das ist egoistisch. Und egoistisch, das trennt dich von Gott. Das findet Gott nicht gut. Ja? Also vielleicht ist es was, wo du merkst, so, oh ja, ich kämpfe damit so, aber Gott, es ist so, ich fühle mich so, aber ich möchte, dass du das veränderst.